schicke dir meine Fragen durch das Dunkel, höre hin. In der Stille liegt ein Umschlag, auf dem Mond ein leiser Spalt. Nächte Falken, alte Karten schneiden Wege durch den Wald. Ich leg die Hand aufs Fenster, seh die Lichter flimmern bleich. Und im Rauschen sind die Namen, die man früh am Morgen weich zerbricht. Augen zählen Wellen, Atem zieht das Schweigen mit. Lichter malen Zeichen, führen mich zurück. Ich träume hinter Glas. Die Stadt schläft eng und doch so weit. Wir sind die CIA der Nacht, lesen Karten ohne Zeit. Zwischen Staub und Meeresklang such ich das, was keiner nennt. Wer bleibt noch wach, wenn alles schweigt und keiner mehr verbrennt? Wir sind die CIA, Echo, Delay, Beat shifted staccato, Day, Beat shifted staccato, Missouri. Umschläge auf dem Nachttisch, Finger spüren kaltes Papier. Bilder fliegen, fremde Strände, jemand schreibt an mich von hier. Traumbilder werden klarer, wenn ich meine Augen weih. Doch die Wahrheit fällt in Scheiben leise, wie Gischt in Einsamkeit. Zeit verliert die Form, die Nächte singen sah. Jedes Bild ein Fenster, jede Frage wach. Ich träume hinter Glas. Draußen abends still und sacht. Wir sind die CIA der Nacht, sammeln Lichter jede Wacht. Zwischen Sternblatt und Asphalt suche ich das, was vergeht. Wer bleibt am Ufer stehen, wenn der Morgen leise weht? Wenn du mich findest, sag mir nur ein Wort, nicht lauter als ein Herzschlag. Ich schrieb mein Name auf die Innenseite, faltet Hoffnung, send sie fort. Wir sind die A. Antworten leise. Oh, yeah.